spür Vergangenes, das mich noch stets beklemmt. Ich schlendere in verlorene Welt. Ich will ins Licht und trau mich nicht. Doch wenn jemand wie du sich fände in mir, wär plötzlich klar, nichts bliebe, wie es einmal war. Mein Herz trägt mich fort und ich fühle,